Seitdem du weg bist, ist mein Glashaus zerbrochen. In tausend Teile Scherben tief in mein Herz gestochen, es tut weh. Links in meiner Brust, ein toter Fleck, denn was mein Herz zum Beben brachte, ist heute weg. Ich bin leblos, meine Facette, meine Rüstung ist kaputt, denn den Kampf hab ich verloren und an meiner Hand mein Schmuck. Denn dieser Schmuck, der warst du, du warst wertvoll, deshalb bleib ich arm, ganz egal, was ich tu. Es schmerzt sich immer weiter weggehen zu sehen, um Horizont mit der Sonne weggehen zu sehen. Ja, es schmerzt zu wissen, dass du nie wieder kommst, gefallen wie Blätter im Herbst. Wenn der Flieder kommt, wir sind gefallen. Ja, ja, es schmerzt, doch die wunderschöne Zeit mit dir war's mir wert. Ja, verdammt, lieber heiß Schmerz. Liebe heiß Schmerz, wenn wir nicht zusammen sind. Liebe heiß Schmerz, weil wir gefallen sind. Liebe heiß Schmerz, Liebe heiß Schmerz, wenn wir nicht zusammen sind. Liebe heiß Schmerz, weil wir gefallen sind. Liebe heiß Schmerz. Seitdem du weg bist, ist das Foto verbrannt, denn so groß war der Schmerz, denn der Schmerz hält doch an. Schmerz, Schmerz, denn heute ist ein Eisblock an der Stelle.